Hallo meine Freunde und natürlich auch die ganzen Fruchtfliegenbestäuber. Das ist die erste Testaufnahme zu unserem neuen Podcast. Oldenburg, meine Stadt, deine Stadt, unsere aller Stadt. Unsere Seite bei Facebook, die wie immer privat ist.